Dies ist die 12. und letzte Lehreinheit zu unserem Thema, die Gemeinde. Wir begannen mit der wahren Gemeinde, der weltweiten Gemeinde und der Ortsgemeinde, ihren wichtigsten Diensten, wie sie eingesetzt werden und wie sie funktionieren und welche Ziele Gott für seine Gemeinde hat. In unserer vorletzten Lehreinheit hielten wir fest, dass es am Ende dieses Zeitalters innerhalb des Christentums bzw. der religiösen Welt zwei verschiedene Gruppierungen geben wird, die Braut und die Hure. Wie ihr Name andeutet, werden sie sich aufgrund ihrer Haltung zum Bräutigam voneinander unterscheiden. Die Braut wird all jene umfassen, die ihrer Verlobung mit dem Herrn Jesus Christus als Heiland und Herrn treu geblieben sind. Die Hure wird all jene umfassen, die sich durch das Einwirken Satans von ihrer Loyalität gegenüber Jesus Christus abbringen ließen. Wir stellten auch fest, dass es im Verlauf der Menschheitsgeschichte im Grunde nur zwei Arten von Religion gegeben hat, die Religion Abels und die Religion Kains. Beide wurden schon zu Beginn der Menschheitsgeschichte offenbar, ziehen sich durch die ganze Geschichte hindurch und werden am Ende dieses Zeitalters ihren Höhepunkt erreichen. Wir sagten, dass Abels Religion zu Anfang einen Märtyrer und Kains Religion einen Mörder hervorbrachte und dass am Ende Abels Religion die Braut und Kains Religion die Hure hervorbringen wird. In unserer vorigen Lehreinheit skizzierten wir das Bild der falschen Gemeinde, der Hure. Die Bibel spricht davon, dass sie zahllose Menschen in die Irre führen und beherrschen wird, dass sie durch falsche Lehre Herrscher und Nationen zum geistlichen Ehebruch verleiten wird, dass sie sich durch extremen Luxus, Glanz, durch Zeremonien und durch Wohlstand auszeichnen wird, durch alles Sinnliche und Seelische, aber durch nichts Geistliches, dass sie das geistliche Gegenstück zum Babylon des Alten Testaments sein wird, vor allem mit ihrem Schwerpunkt auf Hexerei, Bannsprüchen, Astrologie, Horoskopen, Götzen und Götzenbildern, dass sie der Schrift zufolge rein geografisch mit der Stadt Rom in Zusammenhang stehen wird, dass sie der Höhepunkt der Religion Kains sein wird und alle wahren Heiligen Gottes verfolgen und töten wird, dass sie plötzlich vollständig und dauerhaft gerichtet und zerstört werden wird und dass an Gottes Volk die Warnung ergeht, ihr den Rücken zu kehren und sie zu verlassen. Dann hielten wir fest, dass in Verbindung und im Zusammenhang mit der falschen Gemeinde der falsche Christus auftreten wird. Wir beschäftigten uns mit biblischen Offenbarungen über diese letzte große Verkörperung von Sünde und Gesetzlosigkeit, das Meisterstück Satans, den falschen Christus. Wir untersuchten einige der wichtigsten Titel bzw. Namen, die ihm die Bibel gibt. In 2. Thessalonicher 2,3 wird er als Mensch der Gesetzlosigkeit und als Sohn des Verderbens bezeichnet. Die einzige andere Person, die in der Bibel Sohn des Verderbens genannt wird, ist Judas Iskariot, der Verräter, der falsche Apostel. In 1. Johannes 2,18 wird der falsche Christus als Antichrist bezeichnet. Die Präposition anti bedeutet einerseits gegen, andererseits anstelle von. Der Geist des Antichrists zielt zunächst darauf ab, die Anerkennung des wahren Christus zunichte zu machen und zu tilgen und ihn dann durch einen falschen Christus zu ersetzen. In Offenbarung 13 wird er schließlich als das Tier bezeichnet. Wir sagten auch, dass Satan nach einem Mann sucht, durch den er alle Nationen kontrollieren und von ihnen angebetet werden kann. Jesus, der wahre Christus, weigerte sich vor Satan zu beugen, doch der falsche Christus wird es tun. Und nach 2. Thessalonicher 2,3 wird ein Abfall innerhalb der Christenheit dem falschen Christus den Weg bahnen. Nun beschäftigen wir uns mit einigen weiteren Aspekten, die die Bibel über diesen Antichrist, diesen falschen Christus offenbart. In Offenbarung 13,1 haben wir das Bild einer politischen Föderation, die am Ende der Zeit entstehen wird. Euch wird auffallen, dass die verschiedenen Tiere, die die wichtigsten heidnischen politischen Mächte am Ende der Zeit symbolisieren, allesamt mehrere Köpfe haben. Das ist das Prinzip der Föderation, in der sich mehrere Staaten zusammenschließen. Im Gegensatz dazu hat die wahre Gemeinde, der Leib Jesu Christi, nur einen Kopf, nur ein Haupt, nämlich Jesus Christus. In Offenbarung 13,1 beschreibt Johannes, wie er dieses Tier aus dem Meer heraussteigen sah. Es hatte 7 Köpfe und 10 Hörner, und auf den Hörnern 10 Kronen, und auf seinen Köpfen standen Namen der Lästerung. Die Köpfe und die Hörner stehen für 2 aufeinanderfolgende Herrschaftsphasen. Zunächst die Herrschaft der Köpfe, dann die Herrschaft der Hörner. Und vor allem mit den Hörnern wird ein ungeheures Maß an Blasphemie in Verbindung gebracht. In Offenbarung 17,3 erscheint die Hure, die falsche Gemeinde. Sie reitet auf diesem Tier. Mit anderen Worten, die falsche Gemeinde wird dadurch aufstehen, dass sie politische Kraft manipuliert und sich zunutze macht, um so in eine Position der Weltherrschaft zu gelangen. In Offenbarung 17,3 führt der Engel Johannes im Geiste hinaus in die Wüste und er sagt: Und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Lästernamen war und 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Für mich besteht kein Zweifel darüber, dass dies dasselbe Tier ist. Die Frau reitet auf dem Tier, was darauf hinweist, dass sie es zu jenem Zeitpunkt, wie das alte Babylon, durch ihre Manipulation geistlicher und politischer Macht sowie durch ihre Hexerei und Zauberei unter ihrer Kontrolle hat. Die Bibel weist als nächstes darauf hin, dass der Antichrist aus derselben politischen Föderation heraus entstehen und sich der falschen Gemeinde bedienen wird. Anschließend werden sich der Antichrist und seine Anhänger gegen die falsche Gemeinde wenden und sie vernichten. Mit anderen Worten, Gott wird es zulassen, dass der falsche Christus die falsche Gemeinde richtet und vernichtet. Der falsche Christus ist eben das Gegenstück zu Jesus, dem wahren Christus, der der Heiland und Beschützer seiner Braut, der wahren Gemeinde ist und sich an ihr erfreut. Lesen wir hierzu Offenbarung 17, 16 und 17, wo der Engel einen Teil der Vision, die Johannes hatte, deutet. Der Engel sagt über die 10 Hörner des Tieres: Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, und das Tier, diese werden die Hure, die falsche Gemeinde, hassen und werden sie verwüsten und nackt machen und werden ihr Fleisch fressen und sie mit Feuer verbrennen. Denn Gott hat in ihre Herzen gegeben, seinen Sinn zu tun und in einem Sinn zu handeln und ihr Königreich dem Tier zu geben, bis die Worte Gottes vollendet sein werden. In diesem Kontext ist das Tier der Antichrist selbst, der in Daniel 7 als kleines Horn dargestellt wird, das zwischen den 10 Hörnern wächst und dann 3 von ihnen verdrängt und ihren Platz einnimmt. Schlagen wir kurz Daniel 7 auf und lesen wir dieses Bild. Daniel 7, 7 bis 8. Vergesst nicht, dass ein Großteil der Bildersprache der Offenbarung auf die Bildersprache von Daniel zurückgeht. Daniel hat eine Vision und sagt in Vers 7: Nach diesem schaute ich in Gesichten der Nacht und siehe ein viertes Tier, nach 3 anderen Tieren, die er in den vorangehenden Versen sah. Furchtbar und schreckenerregend und außergewöhnlich stark, und es hatte große eiserne Zähne, es fraß und zermalmte, und den Rest zertrat es mit seinen Füßen. Und es war verschieden von allen Tieren, die vor ihm waren, und es hatte 10 Hörner. Damit ist die Verbindung zum Tier aus Offenbarung 13,1 hergestellt. Während ich auf die Hörner achtete, siehe, da stieg ein anderes kleines Horn zwischen ihnen empor. Das ist der Antichrist selbst. Und 3 von den ersten Hörnern wurden vor ihm ausgerissen. Und siehe, an diesem kleinen Horn waren Augen wie Menschenaugen und ein Mund, der große Worte redete. Das sind seine blasphemischen Behauptungen. Etwas später deutet der Engel Daniel diesen Teil der Vision, Vers 24. Und die 10 Hörner bedeuten: Aus diesem Königreich werden sich 10 Könige erheben, und ein anderer, das ist der Antichrist, wird sich nach ihnen erheben, und dieser wird verschieden sein von den vorigen. Worin, das werden wir gleich noch sehen. Und er wird drei Könige erniedrigen. Das sind die drei Hörner, die ausgerissen werden, die drei Könige, die der Antichrist verdrängt und in gewisser Hinsicht das dadurch entstehende Vakuum selbst ausfüllt. Und er wird Worte reden gegen den Höchsten, das sind seine blasphemischen Behauptungen, und er wird die Heiligen des Höchsten aufreiben, und er wird danach trachten, Festzeiten und Gesetz zu ändern, und sie, die Heiligen des Höchsten, werden in seine Hand gegeben werden für eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Schlagen wir nun 2. Thessalonicher 2 auf. Eine Stelle, die deutlich macht, dass der Antichrist nicht durch normale politische Mittel, sondern durch geistliche Mittel, durch übernatürliche Kraft an die Macht kommen wird. Diese übernatürliche Kraft wird ihm direkt von Satan zur Verfügung gestellt werden. Ich möchte etwas dazu sagen, das ich für wichtig halte. Wie ich die Situation verstehe, gibt es nur zwei Quellen übernatürlicher Kraft, Gott und den Teufel. Jede übernatürliche Kraft, die nicht von Gott kommt, kommt vom Teufel. Der Teufel hat übernatürliche Kraft und stellt sie jenen zur Verfügung, die er benutzen möchte. Lesen wir nun 2. Thessalonicher 2, 9-10. In Vers 8 ist von dem Gesetzlosen die Rede. Das ist nebenbei bemerkt auch ein Name des Antichrists. Über ihn heißt es in Vers 9, ihn, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgt, mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wundern der Lüge und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen, dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Errettung nicht angenommen haben. Hier haben wir einen ungemein wichtigen Punkt, der jeden von uns betrifft. Wenn wir die Liebe der Wahrheit, wie sie uns vom Heiligen Geist dargereicht wird, ablehnen, werden wir keine Wahl mehr haben und der Lüge glauben. Der einzige Schutz vor der Verführung durch Satans Lüge besteht darin, dass wir die Wahrheit anerkennen, wenn sie uns vom Heiligen Geist dargereicht wird. Aber ich bin schon oft Menschen begegnet, die die Wahrheit nicht anerkennen wollten, weil sie nicht in ihr vorgefasstes religiöses Denkschema oder ihre konfessionelle Prägung passte oder weil etwas in ihrem Leben nicht mit dem übereinstimmte, was ihnen der Heilige Geist zeigte. Und diese Menschen schweben in großer Gefahr, denn sie sind es, die von der Lüge Satans verblendet werden. Es ist in dieser Thessalonicher Stelle von Betrug und Ungerechtigkeit die Rede. Wenn der Heilige Geist dir eine Wahrheit offenbart, dann soll sie dein Leben verändern und es gerecht machen. Doch jene, die nicht gerecht gemacht werden wollen, werden die Wahrheit ablehnen. Und sie werden dann keine andere Wahl mehr haben, sie werden Satans Lüge glauben, und es wird ihnen gestattet werden, in ihrer Ungerechtigkeit zu verharren, was sie im Grunde ja auch wollen. Auch dies ist eine Parallele zu Daniel. Das 8. Kapitel von Daniel beschäftigt sich mit dem kleinen Horn. Das ist das Thema dieses Kapitels und, wie gesagt, eins der Sinnbilder für den Antichrist. Daniel 7 beschäftigt sich vorwiegend mit jener Phase der Menschheitsgeschichte, in der er emporkommen wird, und Daniel 8 beschäftigt sich in erster Linie mit dem geografischen Ort, an dem er emporkommen wird. Das hängt mit dem Reich von Alexander dem Großen zusammen, wir können jedoch in dieser Lehreinheit nicht näher auf diesen Punkt eingehen. Lesen wir Daniel 8, 23-24. Und am Ende ihrer Königsherrschaft. Nun, das ist die Herrschaft der Nachfolger von Alexander dem Großen. Wenn die Abgefallenen das Maß vollgemacht haben, seht ihr, wenn Sünde und Unrecht ihr volles Maß erreicht haben, wird Satan den menschlichen Charakter manipulieren können, um den Antichrist hervorzubringen. Wird ein König aufstehen mit hartem Gesicht. Das ist der Antichrist. Und er ist verständig in dunklen Sätzen. Das heißt, er versteht Rätsel. Er versteht Dinge, die sich dem natürlichen Denken entziehen. Er hat übernatürliche Erkenntnis. und seine Macht wird stark sein, jedoch nicht durch seine eigene Macht, sondern eben durch Macht, die ihm Satan zur Verfügung stellt. Und er wird entsetzliches Verderben anrichten und wird erfolgreich sein und handeln, und er wird die Starken und das Volk der Heiligen vernichten. Damit ist das Volk Gottes gemeint, und ich würde sagen, vor allem Israel. In Hesekiel 28 haben wir eine weitere prophetische Vorschau auf den Antichrist. Wir werden noch öfter auf Hesekiel 28 zu sprechen kommen. Im ersten Teil von Hesekiel 28 werden uns zwei Personen vorgestellt. Die erste heißt Fürst von Tyrus, die zweite heißt König von Tyrus. Es ist wichtig, festzuhalten, dass das zwei verschiedene Personen sind. Die erste Person, der Fürst von Tyrus, ist ein Mensch. Die zweite Person ist kein Mensch und war nie ein Mensch und konnte auch nie ein Mensch sein und ist niemand anderer als Satan selbst. Damit ist die Beziehung zwischen beiden klar. Der menschliche Herrscher, der Fürst von Tyrus, wird von Satan, der im Hintergrund steht, inspiriert, befähigt, kontrolliert und benutzt. Und das ist eine exakte Vorschau auf die Beziehung zwischen Satan und Antichrist. In gewisser Hinsicht ist Hesekiel 28 vielleicht die klarste und deutlichste Vorschau auf Antichrist und Satan und ihre Beziehung am Ende der Zeit. Hesekiel 28,2 werden wir uns später noch näher ansehen. Beachtet zunächst einmal diese Einleitung. Es heißt hier, Menschensohn, damit ist der Prophet Hesekiel gemeint, Menschensohn, sage zum Fürsten von Tyrus, so spricht der Herr, weil dein Herz hoch hinaus will und du sagst, Gott bin ich, den Wohnsitz der Götter bewohne ich im Herzen der Meere, während du doch nur ein Mensch bist und nicht Gott. Du aber erhebst dein Herz, als wäre es Gottes Herz. Siehe, du bist weiser als Daniel, nichts Verborgenes ist dunkel für dich. Auch das ist wieder eine Anspielung auf die übernatürliche satanische Erkenntnis, die Satan dem Antichrist verleihen wird. Hinter diesem Menschen, dem Fürsten von Tyrus, steht der König von Tyrus. Wir streifen kurz Hesekiel 28,12. In Vers 12 wird dem Propheten Folgendes gesagt, Menschensohn, erhebe ein Klagelied über den König von Tyrus und sage ihm, so spricht der Herr. Und in den folgenden Versen finden wir eine umfassende und exakte Beschreibung Satans. Eines Cherub, der früher einmal am Ort der Anbetung im Tempel Gottes war. Weil er auf seinen Glanz und seine Weisheit stolz wurde, fiel er. Das konnte niemand anderer im ganzen Universum sein als Satan. Vers 12. Du warst das vollendete Siegel voller Weisheit und vollkommen an Schönheit. Du warst in Eden, dem Garten Gottes. Aus Edelsteinen jeder Art war deine Decke, Karneol, Topas und Jaspis, Türkis, Onyx und Jade, Saphir, Rubin und Smaragd. Und Arbeit in Gold waren deine Ohrringe und deine Perlen an dir. Am Tag, als du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Du warst ein mit ausgebreiteten Flügeln schirmender Cherub, und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligem Berg, mitten unter feurigen Steinen gingst du einher. Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tag an, als du geschaffen wurdest. Beachtet hier, obwohl er ein Cherub ist, ist er ein geschaffenes Wesen. Zitat weiter, bis sich Unrecht an dir fand. Vers 17, dein Herz wollte hoch hinaus wegen deiner Schönheit, du hast deine Weisheit zunichte gemacht um deines Glanzes willen. Ich habe dich zu Boden geworfen, habe dich vor Königen dahingegeben, damit sie ihre Lust an dir sehen. Das ist eine sehr, sehr klare Darstellung Satans. Zunächst in seiner Weisheit und Schönheit vor seinem Fall und dann in seiner Rebellion, aufgrund der er aus dem Himmel, aus der Wohnung Gottes hinausgeworfen wurde. Er ist die Macht, die hinter dem menschlichen Herrscher von Tyrus steht. Der Fürst von Tyrus ist ein Mensch, der sich als Gott ausgibt. Er wird auf übernatürliche Weise von einer Persönlichkeit, die im Hintergrund steht, nämlich von Satan selbst, inspiriert, geleitet, kontrolliert und benutzt. Und so wie die Machtverhältnisse in der Stadt Tyrus waren, werden sie am Ende der Zeit auf Erden zwischen dem Antichrist und Satan sein. Sie werden exakt dieselbe Beziehung zueinander haben. Satan wird dem Antichrist übernatürliche Weisheit und Macht und List schenken und ihn zu seinen eigenen Zwecken benutzen, um die völlige Kontrolle über die Erde zu erlangen. Anschließend wird er durch ihn seinen höchsten Ehrgeiz befriedigen, nämlich die Anbetung der ganzen Erde zu bekommen. Vergesst es nie, dass es immer das Hauptziel Satans ist, angebetet zu werden. Das ist sein größter Wunsch. Um angebetet zu werden, wollte er damals im Himmel zur Wohnung Gottes durchbrechen, und aus diesem Grund wurde er in Schimpf und Schande hinausgeworfen. Gehen wir nun zurück zur Offenbarung 13 und greifen wir noch einige weitere Bilder, weitere Einzelheiten über den Antichrist heraus. Offenbarung 13, 3. Und ich sah einen seiner Köpfe. Und das ist offensichtlich derselbe Kopf, von dem in Daniel 7 die Rede ist, jener Kopf, der herauswuchs, nachdem drei andere ausgerissen wurden. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zum Tod geschlachtet. Und seine Todeswunde wurde geheilt, und die ganze Erde staunte hinter dem Tier her. Vers 12. Und die ganze Macht des ersten Tieres, das ist der Antichrist, übt Es, das ist der falsche Prophet, vor ihm aus, und es veranlasst die Erde und die auf ihr wohnen, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Vers 14. Und der falsche Prophet sagt denen, die auf der Erde wohnen, dem Tier, das die Wunde des Schwertes hat und wieder lebendig geworden ist, ein Bild zu machen. Es wird deutlich, dass ein Anschlag auf diesen Mann verübt werden wird. Offenbar wird dieser Mann tatsächlich getötet und anschließend wieder von den Toten auferweckt werden. Das wird sein Prestige bis ins Unermessliche steigern. Es wird eine Art Auferstehung sein. Ich sage oft, ohne damit irgendetwas Falsches über den amerikanischen Präsidenten Kennedy sagen zu wollen, aber ich sage oft, dass ihm die ganze amerikanische Nation zu Füßen gelegen wäre, wenn er nach dem Anschlag auf sein Leben auf übernatürliche Weise wiederhergestellt worden wäre. Er hätte mit dem Land dann tun können, was er wollte. Und so wird es beim Antichrist sein. Offenbar wird es einen Mordanschlag auf sein Leben geben und anschließend eine Auferstehung. Und die Tatsache, dass er tot war und wieder lebendig wird, wird ihm ein übernatürliches Siegel aufdrücken, so wie die Totenauferstehung Jesus Christus wie mit einem übernatürlichen Siegel als den wahren Christus bestätigte. Wo er nur kann, erzeugt Satan mit seinen Pendants einen Zerspiegel der Wahrheit. Offenbarung 13,4 gibt uns einen Einblick in die ungeheure politische, militärische und wirtschaftliche Kraft, über die er verfügen wird. Es heißt über die Menschen auf Erden, und sie beteten den Drachen, das ist der Teufel, an, weil er dem Tier, dem Antichrist, die Macht gab. Seht ihr, das ist die Beziehung zwischen dem Fürst von Tyrus und dem König von Tyrus. Satan gibt seine Macht dem Antichrist. Und die Menschen auf Erden beteten das Tier an und sagten, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? Aufgrund seines massiven Aufgebots an politischer, militärischer und wirtschaftlicher Macht wird es schlichtweg unmöglich sein, auch nur mit dem Gedanken zu spielen, gegen ihn Krieg zu führen oder sich seinem Willen zu widersetzen. Wenn heute zum Beispiel auf Erden ein Mann an die Macht kommen würde, der das gesamte Atomwaffenarsenal Russlands, der Vereinigten Staaten und aller anderen Atomwaffenstaaten unter seine Kontrolle bringen würde, wäre er damit fast automatisch militärisch unbesiegbar, weil er jeden, der sich seinem Willen widersetzt, sofort auslöschen könnte. Und ich glaube, dass der Antichrist so etwas in dieser Art tun wird. Wie ich in der vorigen Lehreinheit erwähnte, scheint es den Hinweis darauf zu geben, dass er an einem bestimmten Punkt seiner Karriere tatsächlich Atomwaffen einsetzen wird, um die Stadt Rom zu vernichten. Offenbarung 13,7 beschreibt das ganze Ausmaß seiner Herrschaft. Und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen, also dem Volk Gottes, Krieg zu führen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Macht gegeben über jeden Stamm und jedes Volk und jede Sprache und jede Nation. Wie ich diese Worte verstehe, wird dabei keine Nation ausgespart. wenn er Macht hat über jeden Stamm und jedes Volk und jede Sprache und jede Nation, ist er die einzige universelle Weltmacht. Offenbarung 13, 5 und 6 beschreiben seine Lästerungen. Zitat: Und es wurde ihm ein Mund gegeben, der große Dinge und Lästerungen redete. In letzter Konsequenz geht alle geistliche Macht und alle geistlichen Waffen durch den Mund, sei es zum Guten oder zum Schlechten. Und deshalb wird der Antichrist vor allem mit seinem Mund Macht ausüben. Und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate zu wirken. Hier wird eine bestimmte Zeitspanne festgesetzt, für die er die Welt beherrschen wird. Vers 6: Und es öffnete seinen Mund zu Lästerungen gegen Gott und seinen Namen und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen, zu lästern. Hier finden wir einen interessanten Verweis auf, Zitat, die, welche im Himmel wohnen. Ich möchte mich nicht lange damit aufhalten, aber im Griechischen heißt es hier, die ihr Zelt im Himmel aufgeschlagen haben. Dieses Wort bezeichnet keine dauerhafte Wohnung. Ich persönlich neige zu der Anschauung, dass damit die entrückten Heiligen Gottes gemeint sind, die am Hochzeitsmahl teilnehmen. Das Laubhüttenfest, das letzte der drei großen Feste des mosaischen Gesetzes, wurde nach der Ernte gefeiert. Jeder männliche Israelit ging hinauf nach Jerusalem und lebte dort 7 Tage lang in einer Hütte aus Zweigen und Laub. Für mich besteht kein Zweifel darüber, dass auch dieses Fest, wie schon die beiden anderen großen Feste Passa, das Opfer Jesu Christi, und Pfingsten, ein exaktes Gegenstück im Neuen Testament haben muss. Dieses letzte große Fest des mosaischen Gesetzes war das Laubhüttenfest am Ende der Ernte. Jeder männliche Israelit musste nach Jerusalem hinaufgehen und dort 7 Tage lang in einem Zelt oder in einer Laubhütte wohnen. Das Wort, das hier in Offenbarung 13,6 mit wohnen übersetzt wird, aber eigentlich richtiger mit im Zelt wohnen wiedergegeben wird, ist genau das Wort, das in der griechischen Version des Alten Testaments für dieses Fest verwendet wird. Man könnte es sich also so vorstellen, dass die entrückten Heiligen ihre Zelte im Himmel aufschlagen und am Bankett beziehungsweise am Hochzeitsmahl des Lammes teilnehmen, während auf der Erde die Hölle los ist. Du fragst vielleicht, wer sind die Heiligen auf Erden? Ich kann euch nur meine Meinung sagen. In erster Linie Israel. In erster Linie ein jüdischer Überrest. Denn der Antichrist ist ja der falsche Messias. Das ist ja auch eine Bedeutung seines Namens. Wir können nicht näher darauf eingehen. Es wurden schon viele Bücher für und gegen diese Thesen geschrieben, aber ich glaube sie so, wie ich sie euch hier darstelle. Auch die in der obigen Bibelstelle erwähnte Zeitspanne ist ein hochinteressantes Thema. In Offenbarung 13,5 heißt es: Und es wurde ihm, dem Antichrist, Macht gegeben, 42 Monate zu wirken. In eurer Studienhilfe findet ihr eine kleine Rechnung, die etwa meinen mathematischen Fähigkeiten entspricht. 42 Monate sind 3,5 Jahre. Diese Zeitspanne erscheint an mehreren Stellen, und zwar immer im Zusammenhang mit dieser Phase der Menschheitsgeschichte. Schlagen wir noch einmal Daniel 7,25 auf. Was hier steht, bezieht sich direkt auf die Lästerungen und gotteslästerlichen Provokationen des Antichrists. Daniel 7,25. Und er wird Worte reden gegen den Höchsten und wird die Heiligen des Höchsten aufreiben, und er wird danach trachten, Festzeiten und Gesetz zu ändern, und sie, die Heiligen, werden in seine Hand gegeben werden für eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. In eurer Studienhilfe findet ihr einen ganz einfachen Vorschlag, welchen Sinn diese Worte haben könnten. Man braucht nur zu addieren. Eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit sind 3,5 Zeiten. Man braucht nur Zeit synonym für Jahr verwenden und schon hat man wieder die Zeitspanne von 3,5 Jahren. Wenn man nun Jahre, Monate und Tage zueinander in Beziehung setzt und, wie im heiligen Kalender Gottes, 12 Monate für ein Jahr und 30 Tage für einen Monat rechnet, bekommt man folgende Rechnung, die ihr auch in eurer Studienhilfe seht. 3,5 Jahre sind 3,5 mal 12, 42 Monate. 42 Monate sind 42 mal 30, 1260 Tage. Schlagt nun Offenbarung 12,6 auf. Dort findet ihr genau diese Zahlenangabe. In Offenbarung 12,6 ist von einer Frau die Rede, die in Vers 1 folgendermaßen charakterisiert wird. Eine Frau, bekleidet mit der Sonne, und der Mond war unter ihren Füßen, und auf ihrem Haupt ein Kranz von 12 Sternen. Ich sage euch meine Meinung dazu, ihr könnt gerne anderer Meinung sein. Für mich ist dies ohne jeden Zweifel ein Bild für Israel. Denn es greift Josefs Traum auf. In diesem Traum sah er die Sonne, den Mond und 11 Sterne, die ihm huldigten. Als er seinen Vater Jakob, der ein Prophet war, seinen Traum erzählte, konnte dieser ihn problemlos deuten. Er sagte, warum sagst du, dass ich und deine Mutter und deine 11 Brüder kommen und dir huldigen werden? Und das taten sie dann später auch. Als Josef Herrscher in Ägypten geworden war, kamen sein Vater, seine Mutter und seine 11 Brüder, um ihm zu huldigen. Ihr werdet feststellen, dass die Bilder und Sinnbilder und Zahlen der Offenbarung allesamt aus dem Alten Testament stammen, weil es eine Offenbarung für die Diener Gottes ist, und die Diener Gottes sollen das Alte Testament kennen. Wer sich nicht die Zeit nimmt oder die Mühe macht, das Alte Testament zu studieren, kann die Offenbarung nicht verstehen. Man kann die Offenbarung verstehen, ohne theologische Seminare besucht zu haben. Aber man kann die Offenbarung nicht verstehen, ohne das Alte Testament zu kennen. Deshalb besteht für mich nicht der allergeringste Zweifel. Dieses Bild ist relativ leicht zu deuten. Diese Frau ist Israel. Bekleidet mit der Sonne und der Mond war unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt ein Kranz von 12 Sternen, die 12 Stämme Israels, die 12 Söhne Jakobs. Und es kommt eine Zeit, in der der Drache, der als Teufel identifiziert wird, einen speziellen Angriff auf die Frau startet. Und wenn man sich vor Augen führt, wie viel er in den vergangenen 2000 Jahren schon getan hat, kann man sich vorstellen, dass ein spezieller Angriff zweifellos auch ein besonders schrecklicher Angriff sein wird. Offenbarung 12,6. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hat, damit man sie dort ernähre 1260 Tage. Wegen meines Interesses für Israel fasziniert mich auch das ungemein. Verschiedene Schriftstellen weisen darauf hin, dass eine Zeit kommen wird, in der Gott sich in der Wüste mit Israel als Nation konfrontieren wird, von Angesicht zu Angesicht ohne Vermittler. Hierin steckt ein Prinzip, auf das ich aus Zeitgründen nicht näher eingehen kann. Ich las einmal folgende Erklärung zu Strafe und Segen in Bezug auf Israel und die Nationen, die ich sehr hilfreich fand. Gott segnet Israel direkt. Aber er segnet die Nationen durch Israel, durch die Juden, weil er seine Verheißung an Abraham und dessen Nachkommen erfüllt. Gott straft die Nationen direkt, aber er straft die Juden durch die Nationen. Dieses Prinzip zieht sich durch die Menschheitsgeschichte. Es hat sich nie geändert. Gott straft Israel nie direkt. Er bedient sich nicht jüdischer Nationen als Werkzeuge, um Israel zu züchtigen. Aber er segnet Israel direkt. Ihr würdet euch wundern, wenn ihr im direkten Gespräch mit bekehrten Juden feststellen würdet, wie viele von ihnen sich ganz allein bekehrten, ganz ohne Hilfe anderer Menschen, nur sie und der Herr ganz allein. Und viele Passagen der Bibel, Sacharja 12, Hosea 2, Hesekiel 20, zeigen, dass es eine Zeit im Programm Gottes mit Israel geben wird, in der er sie absondert, in eine Wüste hinausführt und sie dort mit sich selbst konfrontiert. Und ich sage euch eins, es muss Gott selbst sein, der sich mit den Juden konfrontiert. Ich sage es in Liebe, aber das ist etwas, das er sich selbst vorbehält. Er nennt Israel ja auch meine Herrlichkeit und er sagt, meine Herrlichkeit gebe ich niemand anderem. Gott wird also Folgendes tun. 1260 Tage lang wird sich Gott direkt mit Israel in der Wüste, wo Satan es nicht angreifen kann, beschäftigen. Gott sagt in Hosea 2, siehe, ich werde sie locken und sie in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden. Dann gebe ich ihr von dort aus ihre Weinberge und das Tal Achor als Tor der Hoffnung. gehen wir noch näher auf diese Zeitspannen ein, insbesondere auf diese 1260 Tage in Offenbarung 12,6. In Offenbarung 13,5 ist von 42 Monaten die Rede. Wenn man 30 Tage für einen Monat rechnet, ist das dieselbe Zeitspanne, versteht ihr? In Daniel 7,25 lasen wir für eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Das sind 3,5 Jahre. Auch wieder dieselbe Zeitspanne. Es passt zusammen. 3,5 ist die Hälfte von 7. 7 ist eine Woche. Das ist eine Maßeinheit. Bitte drehen Sie die Kassette um. 3,5 ist die Hälfte von 7. 7 ist eine Woche. Das ist eine Maßeinheit. Das hebräische Wort für Woche heißt wörtlich eine 7, womit aber nicht notwendigerweise eine 7 an Tagen gemeint ist. Im Alten Testament wird häufig dort, wo eine Woche an Tagen gemeint ist, eigens der Zusatz an Tagen angefügt. Wenn man den Zusatz an Tagen nicht anfügt, heißt es einfach nur eine 7. Das können dann Tage sein, aber auch Jahre. Das führt uns zu Daniel 9, wo wir die fehlende Woche finden. Ich möchte nicht im Detail darauf eingehen, denn allein dafür wären 12 Lehreinheiten erforderlich. Vielleicht, so Gott will und ich noch lebe, werde ich es eines Tages tun. Daniel 9, 25 bis 27. Die Sprache in diesen Versen ist knapp, komprimiert, ja geradezu rätselhaft. Deshalb ist es manchmal schwer zu sagen, wie die Worte genau zu verstehen sind. Der Engel sagt zu Daniel: So sollst du denn erkennen und verstehen, von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem, das dem Persischen Reich unterstand, wiederherzustellen und zu bauen, bis zu dem Gesalbten, dem Messias, dem Fürsten, sind es 7 Wochen und 62 Wochen. Das sind insgesamt 69 Wochen. Die Straße wird wieder gebaut werden und die Mauer, und zwar in der Bedrängnis der Zeiten. Das ist die historische Wiederherstellung Jerusalems nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft im 4. Jahrhundert vor Christus. Nun Vers 26. Und nach den 62 plus 7, also 69 Wochen, wird der Messias ausgerottet werden. Woche bedeutet, wie gesagt, oft einfach nur eine 7. Und das Wort Wochen bezieht sich hier auf Jahre, also eine 7 an Jahren. Deshalb muss man die 69 mit 7 Jahren mal nehmen. Das werden wir später noch tun. Damit bekommen wir die Anzahl von Jahren vom Erlass zum Wiederaufbau Jerusalems bis zur Ausrottung, andere Übersetzung bis zum Wegschneiden des Messias. Ich möchte noch nebenbei erwähnen, dass die Rabbiner es über Jahrhunderte hinweg verboten, dieses 9. Kapitel von Daniel in den Synagogen vorzulesen. Der Verweis auf die Ausrottung oder das Wegschneiden des Messias war so deutlich und die Anwendung auf Jesus so offensichtlich, dass sie nicht wollten, dass das gelesen wird. Und es war ein Triumph, dass in Israel erst vor kurzem dieses Kapitel wieder unter jene Kapitel eingereiht wurde, die gelesen werden können. Gut, wir sind in Daniel 9,26. Und nach den 62 plus 7, also 69 Wochen, wird der Messias ausgerottet werden. Es gibt ein sehr interessantes Buch mit dem Titel The Coming Prince von Robert Anderson, der aus dieser Zeitspanne der 69 Wochen aus Jahren ein exaktes Datum errechnet hat. Wenn seine historischen Grundlagen in Bezug auf Daten und Ereignisse korrekt sind, hat er das Datum ganz exakt berechnet, unter Berücksichtigung von Schaltjahren und dem Übergang von vor Christus zu nach Christus und anderen komplizierten Dingen. Es ist eine schwierige Berechnung, aber ihr findet sie, wie gesagt, in dem Buch The Coming Prince. Nun zurück zu Daniel 9,26. Und nach den 62 plus 7, also 69 Wochen, wird der Messias ausgerottet werden, aber nicht für sich selbst. Alternative Übersetzung: Er wird nichts haben. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Das geschah im Jahr 70 nach Christus, als die römischen Armeen sowohl die Stadt Jerusalem als auch den Tempel, das Heiligtum, zerstörten. Beachtet, dass die Römer hier als das Volk des kommenden Fürsten bezeichnet werden. Der kommende Fürst ist der Antichrist. Daran erkennen wir, dass der Antichrist eine ganz besondere Beziehung zu Rom haben wird, worauf wir schon im Zusammenhang mit der falschen Gemeinde hingewiesen haben. Diese wird von ihrer geografischen Lage her mit der Stadt Rom in Verbindung stehen bzw. assoziiert werden. Weiter im Text: Und sein Ende, also das Ende der Stadt, ist in einer Überflutung. Und bis zum Ende ist Krieg. fest beschlossene Verwüstungen. Jerusalem wird erst dann wieder die heilige Stadt Gottes werden, nachdem der Antichrist seinen Willen durchgesetzt hat. Vers 27. Und stark machen oder bekräftigen wird er einen Bund für die vielen eine Woche lang. Er wird eine Woche lang einen Bund für die vielen bekräftigen. Das ist die 70. Woche. Wir hatten 69, das ist nun die letzte Woche. Und zur Hälfte der Woche, umgerechnet also nach 3,5 Jahren, wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Er wird der jüdischen Nation verbieten, ihren normalen Gottesdienst zu feiern und ihr normales Opfer zu bringen. Und viele, viele Menschen glauben, dass er befehlen wird, sein eigenes Abbild im Tempel aufzustellen und dass er die Juden zwingen wird, es anzubeten. Das wird die endgültige Trennlinie zwischen dem Antichrist und den Juden sein. Die Juden begrüßen fast jeden und fast alles, was ihnen wieder Zugang zum Tempelbereich verschaffen wird, weil es keinen anderen Ort gibt, an dem sie anbeten können. Zur Zeit Napoleons schrieb ein Jude an Napoleon, wenn sie uns den Tempelbereich zurückgeben, werden sie unser Messias sein. Ihre Rabbiner haben sie fälschlicherweise gelehrt, derjenige, der ihnen den Tempel zurückgibt, werde ihr Messias sein. Er wird es sein, aber es wird der falsche Messias sein. Es wird der Antichrist sein. Das ist wirklich sehr, sehr klar. Nun sind wir also bei dieser Zeitspanne von 3,5 Jahren, beziehungsweise 42 Monaten, beziehungsweise 1260 Tagen angelangt. Deshalb liegt für mich der Schluss nahe, dass wir es in der Offenbarung nicht mit den ersten 3,5 Jahren zu tun haben, sondern mit den letzten 3,5 Jahren. Viele, viele Bibelkommentatoren glauben, und ich bin bereit, das auch zu glauben, obgleich ich es nicht selbst behaupte, dass diese 3,5 Jahre die Zeit der großen Trübsal sein wird. Oder, wie es in Jeremia 30 genannt wird, eine Zeit der Bedrängnis für Jakob. Die jüdische Nation wird im Brennpunkt der Trübsal stehen. Kein Jude, der etwas auf sich hält, wird je das Abbild des Antichristen anbeten. Deshalb werden sie an diesem Punkt zu einer letztendlichen Entscheidung gezwungen werden, wie es in Joel 4,14 heißt, Scharen über Scharen im Tal der Entscheidung. Gott hat seine eigenen Mittel und Wege, um Menschen ins Tal der Entscheidung zu bringen. Vielleicht ist euch das in eurem eigenen Leben auch schon mal aufgefallen. Und er wird eine Situation herbeiführen, in der Israel gezwungen sein wird, sich zu entscheiden. Und das wird nicht mehr lange dauern. Gehen wir kurz zurück zu 2. Thessalonicher 2. Und lesen wir die Verse 3 und 4. Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen, denn dieser Tag, der Tag Christi, kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall vom christlichen Glauben innerhalb der Gemeinde, gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit, der Antichrist, geoffenbart worden ist, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder ein Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Ich nehme diese Worte sehr wörtlich. Das bedeutet, er wird behaupten, er sei Gott, und er wird Anbetung fordern, und er wird im Tempel Gottes sitzen. Damit taucht natürlich wieder die uralte Frage auf, werden die Juden den Tempel wieder aufbauen? Ich denke, die Antwort ist ja. Einige Leute fragen, wie kann der Tempel dann Tempel Gottes genannt werden? Nun vergesst nicht, die Juden sind das Volk Gottes und ihr Gott ist der wahre Gott. Und wenn sie ihrem Gott einen Tempel bauen, ist das der Tempel Gottes. Auch wenn sie zu diesem Zeitpunkt Jesus noch nicht als Messias angenommen haben werden. Betrachten wir anhand von Offenbarung 13 noch einmal diesen Aspekt der Anbetung. Denn das ist ja das Endziel des Ehrgeizes Satans. Er arbeitet seit Jahrtausenden systematisch daran, es endlich so weit zu bringen, dass er angebetet wird. Offenbarung 13, 3 bis 4. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zum Tod geschlachtet. Und seine Todeswunde wurde geheilt und die ganze Erde staunte hinter dem Tier, dem Antichrist, her. Und sie beteten den Drachen, den Teufel, an, weil er dem Tier, dem Antichrist, die Macht gab. Und sie beteten das Tier, den Antichrist, an und sagten, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? So stellt sich der Mensch Gott vor, als jemanden, der unbesiegbar ist und der jedermann mit seinen Waffen auslöschen kann. Dieselbe Wahrheit finden wir in Vers 8. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn, den Antichrist, anbeten, jeder, dessen Name nicht geschrieben ist im Buch des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an. Schlagen wir noch einmal kurz Hesekiel 28 auf. Dieser Aspekt wird auch schon in Bezug auf diese bemerkenswerte Persönlichkeit des Fürsten von Tyrus vorausgesagt. Hesekiel 28, 2. Menschensohn, sage zum Fürsten von Tyrus, so spricht der Herr, weil dein Herz hoch hinaus will und du sagst, Gott bin ich, den Wohnsitz der Götter bewohne ich im Herzen der Meere, während du doch nur ein Mensch bist und nicht Gott. Du aber erhebst dein Herz, als wäre es Gottes Herz. Er ist ein Mensch, behauptet jedoch Gott zu sein. Das ist der Antichrist. Diese Stelle korrespondiert ganz exakt mit 2. Thessalonicher 2,4, wo es heißt, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder ein Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Dieser Vers und Hesekiel 28,2 passen exakt zusammen. Betrachten wir als nächstes die verführerische Kraft des Antichrists. 2. Thessalonicher 2,10-12. Und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen, dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Errettung nicht angenommen haben. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet oder verurteilt werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Ich sage es noch einmal, wir haben nur zwei Alternativen. Entweder glauben wir der Wahrheit oder wir glauben der Lüge des Teufels. Wenn wir die Wahrheit ablehnen, werden wir der Lüge glauben. Gott wird dafür sorgen. Und das erstaunt einige Leute. Es heißt hier, und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns. Wenn man die Bibel durchliest, sieht man, dass es die letzte und schlimmste Maßnahme des göttlichen Gerichts ist, wenn er jemandem der Verblendung des Teufels übergibt. Und dafür gibt es historische Präzedenzfälle. 1. Samuel 16. König Saul verwarf absichtlich das Wort Gottes und wurde auf David eifersüchtig. Es heißt, daraufhin hätte ihn der Geist Gottes verlassen und ihn ein böser Geist von Gott geplagt. Es heißt ausdrücklich, dass dieser böse Geist von Gott kam. Oder 1. Könige 22, das letzte Kapitel. Ahab, der König von Israel, hatte immer wieder hartnäckig die wahren Propheten des Herrn abgewiesen und sich mit den falschen Propheten seiner Frau Isabel umgeben. Als der wahre Prophet eine Botschaft hatte, verwarf er sie, woraufhin der wahre Prophet sagte, »Ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen, und das ganze Heer des Himmels stand um ihn zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und der Herr sprach, wer will Ahab betören, dass er hinaufzieht und bei Ramoth in Gilead fällt?« Und der eine sagte dies, und der andere sagte das. Da trat der Geist hervor und stellte sich vor den Herrn und sagte, ich will ihn betören. Und der Herr sprach zu ihm, womit? Da sagte er, ich will ausgehen und will ein Lügengeist sein im Munde aller seiner Propheten. Und der Herr sprach, du sollst ihn betören und wirst es auch können. Auf diese Weise wurde Ahab betört, verblendet, damit er in Ramoth bei Gilead in den sicheren Tod ging. Oder nehmen wir Jesaja 29. Hier wird ganz Israel mit Ausnahme eines sehr kleinen Überrests einen Geist des Schlafes übergeben, weil es immer und immer wieder die wahren Propheten und das wahre Wort Gottes abgelehnt hatte. In Römer 11 ist von einem Geist der Schlafsucht die Rede, und Gott gab ihnen den Geist der Schlafsucht. Was in der Vergangenheit König Saul, König Ahab und Israel als Nation widerfuhr, wird am Ende der Zeit der ganzen Welt widerfahren. Alle Menschen, die die Wahrheit des Evangeliums ablehnten, die sich weigerten, sich von dem wahren Christus zu beugen und ihn anzuerkennen, die sich weigerten, sich dem Geist der Wahrheit, dem Heiligen Geist hinzugeben, werden getäuscht und verblendet werden. Gott wird ihnen eine wirksame Kraft des Irrwahns senden. Deshalb kann ich nicht genug betonen, wie absolut wichtig es für euch hier ist und für jeden, der diese Botschaft hört, dass ihr eure Ohren nicht von der Wahrheit abwendet. Wenn ihr euch von der Wahrheit abwendet, könnt ihr euch absolut sicher sein, dass keine 2 Jahrzehnte vergehen werden. Und ich frage mich, ob es überhaupt so lange dauern wird, bis ihr in der Falle der satanischen Verblendung und Täuschung sitzt, aus der es keinen Ausweg mehr gibt. Beachtet auch, warum sie die Wahrheit ablehnten. 2. Thessalonicher 2,12. Damit alle gerichtet oder verurteilt werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Es ist eine Eigenschaft der Bibel, dass sie immer gegen Sünde ist. Man kann nicht einerseits die Bibel lesen, studieren und anfangen nach ihr zu leben und andererseits ein böses Leben führen. Wer sein böses Leben führen will, ist ein Feind der Bibel. Sie begründen ihre Feindschaft jedoch nicht mit ihrer Sündhaftigkeit, sondern führen alle möglichen intellektuellen Argumente gegen die Bibel an. Doch der eigentliche Grund liegt darin, dass sie entweder ihren Lebensstil ändern müssen, oder sie bringen die Bibel in Misskredit. Die Bibel legt hier den Finger auf den eigentlichen Grund, warum die Menschen der Wahrheit nicht glauben. Weil sie die Ungerechtigkeit vorziehen. Sie wollen falsch leben. Die Bibel wird sie zurechtrücken. Entweder lassen sie sich zurechtrücken, oder sie lehnen sie ab. Und die Schrift sagt sehr deutlich, dass die meisten Menschen auf Erden am Ende der Zeit in der Verblendung Satans gefangen sein werden, weil sie die Wahrheit abgelehnt haben. Das lesen wir auch in Offenbarung 13,8, einer Stelle, die exakt mit 2. Thessalonicher 2,10-12 übereinstimmt. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn, den Antichrist, anbeten, jeder, dessen Name nicht geschrieben ist, im Buch des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an. Die einzigen, die nicht verblendet werden, sind jene, deren Namen im Buch des Lebens des Lammes stehen. Es sind nur die Auserwählten Gottes. Und in Matthäus 24 geht Jesus sogar so weit, dass er sagt, wenn es möglich wäre, würde der Feind sogar die Auserwählten Gottes verführen. Offenbarung 13,7 macht deutlich, dass der Antichrist der Höhepunkt der Religion Kains ist. Kain begann damit, indem er seinen Bruder tötete, und die Schrift erklärt in 1. Johannes 2, warum er ihn tötete. Weil die Werke seines Bruders gerecht, seine eigenen jedoch ungerecht waren. Der Antichrist treibt dies ins Extrem. Offenbarung 13,7: Und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Macht gegeben über jeden Stamm und jedes Volk und jede Sprache und jede Nation. Er wird alle wahren Heiligen Gottes verfolgen. Das lesen wir auch in Daniel 7,21. Ich sah, wie dieses Horn, das ist das kleine Horn, gegen die Heiligen Krieg führte und sie besiegte. Nun kommen wir zu der faszinierenden Berechnung seines Namens. Offenbarung 13,18. Hier ist die Weisheit, und biblische Weisheit ist immer praxisorientiert und niemals mystisch oder abgehoben. Wer Verständnis hat, berechne die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschen Zahl und seine Zahl ist 666. 666. Ich persönlich sehe darin kein Geheimnis. Ich kenne den Namen des Antichristen übrigens nicht und habe ehrlich gesagt auch kein sehr großes Interesse daran, ihn zu erfahren. Doch als ich mit dem Namen Jesus experimentierte, bekam ich die Gewissheit, dass die Sache im Grunde recht einfach ist. Ihr findet das in eurer Studienhilfe auf der rechten Seite. Der Name Jesus besteht im Griechischen aus 6 Buchstaben. Ich habe es in lateinischen Buchstaben niedergeschrieben. Der erste Buchstabe ist ein Jota oder I, und dann hat das Griechische ein kurzes und ein langes E. Das hier ist das lange E, E. Also lautet der Name Jesus, I-E-S-O-U-S. Im Griechischen, Lateinischen und Hebräischen ist jedem Buchstaben des Alphabets ein bestimmter Zahlenwert zugeordnet. Wenn man das mit den englischen oder deutschen Buchstaben vergleichen würde, entsprechen die ersten 10 Buchstaben des Alphabets den Zahlen von 1 bis 10. Der nächste Buchstabe wäre 20 und dann in 10er Schritten weiter 30, 40, 50, 60 bis 100 und dann in 100er Schritten weiter 100, 200, 300, 400 bis zum Ende des Alphabets. So kann man, wenn auch etwas mühsam, jede beliebige Zahl zusammensetzen. Das war Standard, bis die Araber kamen und unser Zahlensystem einführten. Wir haben ja heute die sogenannten arabischen Zahlen. Mit den römischen Zahlen kann man sogar auch multiplizieren und dividieren. Ihr wisst vielleicht, dass bei den römischen Zahlen I für 1 steht, V für 5, X für 10, L für 50, C für 100 und so weiter. Man nimmt nun die Buchstaben des Namens Jesus und schreibt neben jedem Buchstaben den entsprechenden Zahlenwert. Dabei schreibt man Buchstaben und Zahlen nicht nebeneinander, sondern untereinander. So bekommt man, da es im Griechischen 6 Buchstaben sind, 6 Zahlen. Und zwar die Zahlen 10, 8, 200, 70, 400 und 200. Je weiter hinten die Buchstaben im Alphabet stehen, desto höher sind auch die entsprechenden Zahlenwerte. Diese Zahlen ergeben zusammengezählt 888. Meinem Denken zufolge ist das kein Zufall. Der wahre Christus ergibt die Zahl 888, der falsche Christus die Zahl 666. Ich will nicht näher auf diese Numerologie eingehen, aber ich glaube, dass Zahlen eine Bedeutung haben. Ich will nicht jedermann davon überzeugen, und es ist auch ein gefährliches Thema, in das man sich leicht versteigen kann. Wenn der Antichrist Jude ist, hat er möglicherweise einen hebräischen Namen. Wenn er irgendwo im Nahen Osten emporkommt, hat er vielleicht einen arabischen Namen. Und auch im Arabischen haben die Buchstaben ihre entsprechenden Zahlenwerte. Er könnte auch Grieche sein. Das ist durchaus möglich. Wie auch immer es sein wird, sobald sein Name bekannt ist, besteht für mich persönlich nicht der geringste Zweifel daran, dass die Zahlen, die den einzelnen Buchstaben seines Namens entsprechen, zusammengezählt exakt 666 ergeben werden. Wer vorher noch im Zweifel war, wird nachher Gewissheit haben. Gehen wir noch einmal kurz zu 2. Thessalonicher 2. Ich möchte euch sagen, dass es nicht unsere Aufgabe ist, etwas gegen den Antichrist zu unternehmen. Wir haben viele wichtige Aufgaben, aber dies zählt nicht dazu. Und ich persönlich habe keinerlei Ambitionen, ein Held zu sein. 2. Thessalonicher 2,8. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Hier wird deutlich, dass der Antichrist, der falsche Christus, vom wahren Christus zerstört werden wird, was meines Erachtens angemessen ist. Hierzu gibt es interessante Parallelen zu Prophetien aus dem Buch Jesaja. Schlagen wir kurz Jesaja 11 auf. Ich staunte selbst darüber, wie oft sich Jesaja auf diese Dinge bezieht. Jesaja 11,1. Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais. Jedermann weiß, dass damit der Messias gemeint ist. Vers 4. Sondern er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und die Elenden des Landes zurechtweisen in Geradheit. Und er wird den Gewalttätigen schlagen mit dem Stab seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen den Gottlosen töten. Er wird den Antichrist mit dem feurigen Hauch aus seinem Mund verzehren. Lesen wir noch Jesaja 30, 27 bis 28. Siehe, der Name des Herrn kommt von weit her. Der Name des Herrn ist manchmal ein Titel für die zweite Person der Dreieinigkeit, also Jesus Christus. Mit seinem brennenden Zorn und wuchtigem Auffahren. Seine Lippen sind voller Grimm und seine Zunge ist wie ein verzehrendes Feuer und sein Atem wie ein überflutender Bach, der bis an den Hals seiner Feinde reicht, um die Nationen zu schwingen mit dem Schwingsieb des Nichts. Wir brauchen nicht weiter zu lesen. Wir sehen, dass das verzehrende Feuer aus seinem Mund seine Feinde vernichten wird. Im 33. Vers dieses 30. Kapitels ist vom Ort der letzten Schlacht die Rede. Denn längst ist eine Feuerstätte, Tophet oder das Tal Hennim in der Südostecke der Stadt Jerusalem hergerichtet. Auch für den König ist sie bereitet. Tief und weit hat er sie gemacht. Ihr Scheiterhaufen ist für das Feuer und hat Holz in Menge. Wie ein Schwefelstrom setzt der Atem des Herrn ihn in Brand. Den Höhepunkt dieses Szenarios lesen wir in Offenbarung 19, 19 bis 21. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um mit dem, der auf dem Pferd saß, das ist der wahre Christus, Jesus, und mit seinem Heer Krieg zu führen. Und es wurde ergriffen das Tier und der falsche Prophet, der mit ihm war und die Wunder vor ihm tat. Lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt, und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert, das aus dem Mund dessen hervorging, der auf dem Pferd saß. Wir haben hier eine exakte Übereinstimmung von Jesaja, Thessalonicher und Offenbarung. Betrachten wir abschließend noch das satanische Zerrbild, das Spiegelbild des Christentums. Dies ist sein Meisterstück der Verblendung und Höhepunkt und Inbegriff all seiner Bestrebungen. Die Verweisstellen findet ihr in eurer Studienhilfe. Ich werde sie nicht alle lesen, obwohl wir kurz Offenbarung 13 zitieren könnten. Den Eingangsvers haben wir bereits gelesen. Wir haben bereits folgende Konstellation festgehalten. Der Drache, Satan selbst, ist das Gegenstück zu Gott Vater. Und das Tier, der Antichrist, ist das Gegenstück zu Gott Sohn, der Verkörperung des Vaters, dem persönlichen Gesandten und Repräsentanten des Vaters, demjenigen, durch den der Vater angebetet werden muss. Der falsche Prophet erscheint in Offenbarung 13,11, wo es heißt: Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm, und es redete wie ein Drache. Obwohl er nett und religiös auftritt und zweifellos wie so viele Leute über Liebe spricht, wird er sich doch wie ein Drache verhalten. Vers 12. Und die ganze Macht des ersten Tieres, also des Antichrists, übt es vor ihm aus, und es veranlasst die Erde und die auf ihr wohnen, dass sie das erste Tier, den Antichrist, anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Es ist ja die Aufgabe des Heiligen Geistes, für die wahre Anbetung Jesu zu sorgen. Genauso ist es die Aufgabe des falschen Propheten, für die Anbetung des Antichrists zu sorgen. Der falsche Prophet nimmt den Platz des Heiligen Geistes ein. Damit ist die, wenn man sie so nennen kann, satanische Dreieinigkeit komplett. Der Drache, das Zerrbild des Vaters, das Tier, der Antichrist, das Zerrbild des Sohnes und der falsche Prophet, das Zerrbild des Heiligen Geistes. Weiters heißt es über diesen falschen Propheten in Offenbarung 13, 14, und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dem Tier ein Bild zu machen, also ein Abbild des Tieres des Antichrists zu machen. Vers 15, und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu geben, so dass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Das Bild des Tieres ist das Gegenstück, das Zerrbild der wahren Gemeinde, die das Bild des Herrn Jesus Christus widerspiegelt. Damit haben wir ein exaktes, satanisches Gegenstück zur gesamten Wahrheit des Christentums. Hier Vater, Sohn, Heiliger Geist und die Gemeinde, dort der Drache, das Tier, der falsche Prophet und das Bild des Tieres. Abschließend noch Worte der Warnung für jeden, der diese Botschaft hört. Wir finden sie in Lukas 21, 34 bis 36, wo es heißt: Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen, wie heiraten, geheiratet werden, bauen, pflanzen, kaufen, verkaufen, essen und trinken. Und jener Tag plötzlich über euch hereinbricht. Denn wie ein Fallstrick wird er kommen über alle, die auf dem ganzen Erdboden ansässig sind. Wacht nun und betet zu aller Zeit, dass ihr würdig geachtet werdet, diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen. und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Noch ein letzter Gedanke. Ihr müsst für würdig geachtet werden, zu entfliehen. Ihr müsst so leben, dass Gott ungerecht wäre, wenn er euch in sein Gericht über die Gottlosen mit hineinwerfen würde.